Hola, ¿qué tal? Hallo zusammen, mein Name ist Mercedes Herrada und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem Mixtape Nummer 53. Begleitet mich hier auf OS Radio 104,8 und lasst uns großartige Bands genießen, viele Neuheiten und Klassiker. Eine Stunde Sendung, ja, alle vier Wochen und danach auf mixtaperadio.online zum Herunterladen und Hören, wo und wann du möchtest. Und schon vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir starten heute mit Radio Crimen, der legendären Punkband aus Bilbao, die mit ihrer neuesten Single überrascht, eine kraftvolle Version der Offspring-Klassikers The Kids Aren't Alright auf Spanisch adaptiert als Los Chicos No Están Bien. Und da geht da keiner ran. sein? Kann das klar sein, dass das alles ist und man den Rest vermisst? Kann das wahr sein? Das muss doch klar sein. Man tut, was man hasst und man verpasst den Spaß. Natürlich darf man nicht versäumen, das Auto zu waschen und die Bude aufzuräumen. Fenster putzen, Rasen mähen und selbstverständlich pünktlich den Müll rausstellen. Kann das wahr sein? Kann das klar sein, dass das alles ist und man den Rest vermisst? Kann das wahr sein? Das muss doch klar sein. Man tut, was man hasst und man verpasst den Spaß. Was sollen denn bitte die Nachbarn von einem denken? Würde man den ganzen Tag nur auf der Couch rumhängen? Grandes, wir haben Tafkat aus Osnabrück mit Klarsein gehört, einem Track aus ihrem Album Was wichtig ist. Wir machen weiter mit Punkrock, diesmal aus Baracaldo, auch in Spanien, mit dem zweiten Vorgeschmack der Band Obsession Fatal. Ihre neue Single Sincera Actitud, ein Song, der Teil ihres kommenden Albums sein wird. Die Aufnahme fand in Chroma City Studios in Vizcaya statt, einem Studio, das bereits zahlreiche Perlen, große spanische Bands hervorgebracht hat. Preguntas por qué no puedes entender mi sincera actitud, buscando siempre una razón que clasifique cada opción para tener control, control de tu elección. Presumiréis de otorgarme tan preciada libertad de caminar entre tus jaulas por la línea y sin pisar de más. Te asustas de pensar, verte en la situación de perder el control. Nunca acercarte a mirar detrás del muro sin pensar qué es lo que habrá detrás del miedo a tropezar. Presumiréis de vuestra clase, eliminando la contradicción. Y la verdad es un desfase detrás del maquillaje y algodón. A veces pierdo el juicio y la razón. Hay días que estoy vivo y otros no. Hay veces que me olvido, pero sabes que siempre vuelvo a caer. Vuelvo a caer. A veces la locura es mi pasión. A veces me retuerzo de dolor. A veces te maldigo, pero sabes que siempre vuelvo a caer. Mi vida entera. Mi vida entera.

Das war Illusion, der zweite Single aus dem neuen 18. Studioalbum von Sida, The Surface Seems So Far, das am 20. September veröffentlicht wurde. Wir reisen nach Barcelona, um Decta zu hören, eine Metal-Band, die 2015 gegründet wurde. Am 15. November veröffentlichten sie ihr drittes Album 144, das sich mit Themen, die den Zeitdruck des Alltags und der Suche nach Selbstbestimmung beschäftigt. Hier ist der gleichnamige Song 144 von Decta. haben Grapeshot gehört, die Thrash Groove Metal Band aus Carabanchel in Madrid mit ihrem zweiten und letzten Vorgeschmack auf ihr neues Album Oblivion, der Song Vortex. Wir hören weiter hier bei Mixtape Slipknot. Wait and Bleed, das war ein Hit aus dem gleichnamigen Debutalbum von 1999. Am 6. August startete Slipknot ihre Jubiläumstour Here Comes the Pain zum 25-jährigen Bestehen in Indiana. Die Setlist besteht nur aus Songs und Raritäten dieses ersten Albums. Corey Taylor kündigte an, dass diese Konzerte eine einzigartige und nostalgische Erfahrung für Fans sind, während die Band ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte feiert. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. Goodbye, a weapon of our time. The night is but of this time. Everything is turning past for me. May as a red angle, the air is standing straight up. This is not the way I picture me. I can't control my shakes. How the hell did I get here? Something about this so very wrong. I have to laugh out loud. I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory? Barcelona erreichte uns Nostalgia, diese vierte Single der 2020 gegründete Alternative-Metal-Band Indar, begleitet von einem Lyric-Video. Die Band besteht aus Sarah am Hauptgesang, Carmen an der Gitarre, Marta am Bass und Nana am Schlagzeug. Ihre Musik findet ihr auf ihrer Bandcamp-Seite. Jetzt gibt es etwas ganz Neues, die Folk-Metal-Band Salduye aus Zaragoza, die bis zum 30. November auf Tour durch Mexiko war, hat kürzlich ihre neue Single El Agua del Tejo veröffentlicht, die wir jetzt hören werden. Gleich danach folgt Neues von Miss Vain. Die Band wird 2025 ihre zweite EP rausbringen. Die erste Single Remedy ist bereits veröffentlicht und kommt mit einem Musikvideo. Sagrado árbol del tejo, líbranos, oídme a su lluvia. A certificate for acknowledgement. Instead it tears me apart. What's a perfect lie? I feel a constant need to prove. No matter the cost, you can push through. Train out a search for a remedy. Remedy. Time will tell if it is me. All the weight that gives me still, which hits the earth stays down. You can't carry anymore. Your sock of decisions have turned you into one. Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke und genieße Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr findest du im Mixtape unglaublich großartige Bands aus der Punk, Rock und Metal-Szene. Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Infos zur Sendung, Playlist und Podcast findest du auf mixtaperadio.online. She claims as a friend. komisch, dass man Motley Crue hier im Mixtape hört, oder? Same Old Situation aus ihrem legendären Album Dr. Feelgood, das dieses Jahr sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Zu diesem Anlass haben sie eine Deluxe Edition des Albums veröffentlicht, die neben den Original Tracks auch zusätzliche Bonus Tracks und noch nie gehörte Aufnahmen enthält. Wir machen weiter mit dem schwedischen Rockern Crazy Licks, die ihre neuen Single Midnight Rivals aus ihrem mit Spannung erwarteten kommenden Studioalbum Thrill of the Bite vorgestellt haben. Das Album wird am 14. Februar über Frontiers Music veröffentlicht. Nest of Plagues, die Groove Metal Band aus Budapest, hat das offizielle Musikvideo zu Suffer Together veröffentlicht. Der Song stammt aus ihrem hochgelobten Album Hellsolation, das jetzt über Wormhole Death Records erhältlich ist. Damit verabschiede ich mich von der heutigen Ausgabe von Mixtape, oder fast, denn ein letzter Song wartet noch auf dich. Dies ist die letzte Sendung von Mixtape in diesem Jahr. Ein Jahr voller fantastischer Musik, großartige Bands, sowohl der Bekannten als auch den weniger Bekannten. Es war ein großartiges Jahr. Nicht zuletzt dank deiner treuen Begleitung als Hörer, Hörerin von Mixtape. Wenn dir die Sendung gefallen hat, schau gerne auf mixtaperadio.online vorbei. Dort findest du diese und frühere Ausgaben zum Herunterladen und Anhören, wann und wo du möchtest. Auch auf den Social Media Kanälen der Sendung freue ich mich über dein Feedback und Unterstützung. Ich verabschiede mich mit der Musik von King Diamond mit der Eye of the Witch aus seinem fünften Album The Eye von 1990. Und für alle King Diamond-Fans, nach 17 Jahren Wartezeit wird im Herbst 2025 ein neues Album erwartet. So, hier aus dem Mixtape Studio wünsche ich dir frohe Feiertage, ein glückliches neues Jahr und hoffe, dass du auch im nächsten Jahr wieder mit dabei bist. Eine herzliche Umarmung von Mercedes Herrada. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mixtape.